ich versuchte, dich zu retten. Doch du warst nicht zur Flucht bereit. Mit Stolz und Tapferkeit nahmst du dein Schicksal an. Und erst der Tod hat dich befreit. Um uns stirbt das Licht der Kerze. Wir uns näher als im Leben.